für mich ist. Und zwar, die haben uns, also sowohl ungeimpfte Personen als auch Personen aus der Risikogruppe, Texte hinterlassen. Eine ungeimpfte Person wollte eigentlich auch selbst vortragen, leider kann sie jetzt doch nicht. Daher werden die Texte von anderen Personen vorgelesen. Und es gibt, wenn ihr hinter euch, also wenn ich umdreht, an der Wand auch noch weitere Texte, also sehr viele von ungeimpften Personen, die sie geschickt haben. Also es geht in diesen Texten nicht zwingend um also Maßnahmenkritik, sondern es geht um subjektiv emotionale Erfahrungen während der Pandemie. Und ich habe ja am Anfang schon von der Verwundbarkeit gesprochen. Und ich denke, dass man gerade diese Verwundbarkeit von uns Menschen an diesen Beiträgen auch sehr gut sehen kann und dass diese Beiträge wirklich, also ein großes Dankeschön also an den Mut von denjenigen, die diese Texte geschrieben haben, und ich finde, sie sind sehr, sehr spannende Texte, sehr, sehr spannende Vorträge, und ich freue mich darauf, und auch wenn die Veranstaltung vorbei ist, schaut gerne noch an diese Wand und an die Texte, die gesammelt wurden. Genau. Jetzt würde ich die Vorleserinnen, es sind, glaube ich, jetzt drei, ich würde euch unterschiedlich, ich weiß nicht, ihr habt euch bestimmt abgesprochen, ich spreche jetzt, also erstmal Leonie liest vor, komm nach vorne. Ein Applaus für sowohl herzlichste vor. Hier steht Tanja und hier ist Julia. Ah. Julia und das. Ja. Genau, es sind zwei Texte der Risikogruppe, die vorgelesen wurden, sowohl von Laura als auch von Julia, zwei junge Frauen, und diese Texte werden jetzt von Leonie vorgelesen. Okay, also ich lese jetzt erstmal den ersten Text. In mir sind gleich zwei Gruppen vereint, die stärker von der Covid-19-Pandemie betroffen sind. Zum einen habe ich eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass ich Immunsuppressiver nehmen muss. Somit zähle ich trotz meines jungen Alters, 21 Jahre, zu den Risikogruppen. Zum anderen bin ich selbst als Hilfswissenschaftlerin in der Krebsforschung tätig. Meine Forschungsgruppe entwickelte einen Impfstoff gegen Covid-19 für immungeschwächte Personen. Dadurch war ich ganz nahe am Thema Impfstoffe dran und bekam diesbezüglich auch viel mit, was so zu Hochzeiten in der Uniklinik abging. Für mich als Teil der Hochrisikogruppe stellt die Pandemie eine riesige psychische Belastung dar. Ich fühlte mich vergessen, alleine gelassen und hilflos. Diese Hilflosigkeit äußerte sich einmal extrem, als ich meinen ersten Termin für die Covid-19-Impfung nach 3 Stunden Warten bekam. Ich fing nach Erhalt des Termins hemmungslos an zu weinen, da ich nun endlich den ersten Baustein hatte, um mich zu schützen und eine Infektion halbwegs gut zu überstehen. Durch diese Impfung konnte ich nun endlich wieder einkaufen gehen, ohne jedes Mal Angst haben zu müssen, dass ich danach durch eine Infektion ins Krankenhaus zu kommen und vielleicht mit sehr schlimmen Folgen bis hin zum Tod kämpfen müsste. Diese Pandemie bedrohte bis zur Impfung mein Leben. Dieses Gefühl kann man sich vielleicht nicht als gesunde und junge Person vorstellen, aber ich kann euch versichern, dass diese endlose Hilflosigkeit, Überforderung und Angst nicht angenehm waren. Während der Zeit ohne Schnelltests und Impfungen musste ich meine sozialen Kontakte stark reduzieren, was unter anderem dazu geführt hat, dass ich mich sehr zurückzog und Freundschaften vernachlässigte. Ich sah teilweise meine Ärzte häufiger als meine Freunde. Bis heute überlege ich mir zweimal, ob ich wirklich zu größeren Veranstaltungen gehen möchte, da ich immer noch die Denkweise aus den letzten 2 Jahren mit mir trage. Zudem ist diese Abwägung meiner Meinung nach immer noch angebracht, da wir gestern am 28.07.2022 eine Inzidenz von 630 in Tübingen hatten. Das bedeutet, dass diese Pandemie alles andere als zu Ende ist und Leute, die zur Risikogruppe zählen und noch keine Infektion durchgemacht haben, immer noch gefährdet sind. Als die Lockerungen dieses Frühjahr in Kraft traten, empfand ich das fast schon als Kränkung. Wie kann es sein, dass man so einfach sagt, dass jetzt allen die Impfung möglich ist und somit die weitreichenden und beschränkenden Maßnahmen einfach aufgehoben werden, da sie zu sehr in das Leben der Menschen eingreifen. Ein viel einschneidender Eingriff in das Leben ist es doch wohl, wenn man aufgrund einer Infektion in der Intensivstation landet und dort über 3 Wochen liegt, oder? So einen Fall hatte ich auch am Anfang der Lockerung persönlich mitbekommen. Eine Patientin von uns, die an Krebs erkrankt war, war infiziert und lag 3 Wochen lang im Krankenhaus. Am Ende erlag sie der Infektion und starb. Diese Patientin hatte keine Chance, sich zu schützen, da bei ihr, wie bei den meisten an Krebs erkrankten Menschen, eine herkömmliche Impfung nur zu einer sehr niedrigen und nicht ausreichenden Antikörperproduktion führen würde. Die Patientin hatten wir nur wenige Tage vor ihrer Infektion in unsere Studie aufgenommen und sie sollte dadurch mit unserem extra für immungeschwächte Personen entwickelten Krebsimpfstoff immunisiert werden. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Genau diese Geschichte zeigt auf, wovor ich Angst hatte, bevor ich mich durch eine Impfung schützen konnte. Ich war darauf angewiesen, dass die Personen um mich herum, ob nun Bekannte oder Fremde, sich Corona-konform verhielten und mich somit vor schweren Folgen schützten. Mein Leben lag über ein Jahr lang in der Hand fremder Menschen. Ein Teil dieser Menschen aber protestierte und wehrte sich gegen Masken und Impfungen. Diese Handlungen lösten in mir Wut, Angst und Hilflosigkeit aus. Wie kann man nur so selbstzentriert denken? Kennen wir nicht alle jemanden, der auch gefährdet ist? Können wir nicht für 10 Minuten eine Maske tragen, um unsere Mitmenschen zu schützen? Dieses Verhalten, das andere Menschenleben gefährdete, macht mich immer noch sprachlos und wütend. So, jetzt kommt der zweite Text. Hallo, erstmal etwas zu mir. Ich heiße Julia, bin Mathestudentin und chronisch krank, seit ich ganz klein war. Ich nehme starke Immunsuppressiva, um meinen Krankheitszustand auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen. Seit der Pandemie haben sich bei mir Dinge drastisch verändert. Kurz nachdem die ersten Fälle in Deutschland entdeckt wurden, bin ich nach nur 4 Monaten in Tübingen einige Monate zurück zu meiner Mutter gezogen. Ich konnte mir eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen, wusste aber nicht, was mir passiert wäre, wenn ich mich angesteckt hätte. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Statistiken zu den Krankheitsverläufen mit meinen Vorerkrankungen und den Medikamenten, die ich zu der Zeit nahm. Das bedeutet, ich musste auch mit der Realität leben, dass ich an diesem lächerlichen kleinen Virus auch sterben könnte. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, könnte ich einen schweren Verlauf haben, ins Krankenhaus kommen, Long Covid bekommen und oder ins Koma geraten. Für jemanden, der gesund ist, ist das vielleicht eine sehr abstrakte Vorstellung. Für mich waren einige dieser Sachen aber bereits Alltag. Und weil ich sowieso schon nicht wusste, wie ich später mit meinem körperlichen Zustand richtig arbeiten soll, war mir schnell klar, dass ich alles tun muss, um mich vor dieser Gefahr zu schützen. Das bedeutete konkret, meine psychische Gesundheit aufzugeben, nach Hause zu ziehen und niemanden außer meiner Familie und meine besten Freundin auf 2 Meter Abstand zu sehen. Als ich im Sommer wieder zurück in mein Wohnheim zog, war ich in meinem psychischen Ausnahmezustand, hatte Panikattacken und depressive Verstimmung. Dort habe ich mich dann weiter isoliert. Das erste Mal einkaufen war ich im April 2021, kurz bevor ich endlich die Impfung bekam, die mich wieder in den Alltag zurückholen sollte. Nach meinen Impfungen konnte ich zum ersten Mal wieder richtig meine KommilitonInnen sehen. Als ich im September nach einer Prüfung zum ersten Mal wieder in einer Bar war, konnte ich mich überhaupt nicht darauf einlassen, so viele Menschen auf engem Raum zu sehen, weil ich es überhaupt nicht mehr gewohnt war. Seitdem stellt sich alles wieder zur Normalität ein. Mittlerweile hatte ich auch schon Covid, habe aber zum Glück nur Omikron gekriegt und war auch in der Uniklinik, um die Antikörpertherapie zu erhalten, nach der es mir wieder besser ging. Seitdem bin ich kontinuierlich krank, weil ich etwa alle 2 Wochen einen neuen Infekt bekomme. Mein Immunsystem hat einige Schläge abbekommen. Ich bin aber sehr dankbar und beruhigt, dass es nicht schlimmer lief, was man allerdings auf die 3-fache Impfung und die leichte Variante zurückführen kann. Wie ihr seht, habe ich mich als Hochrisikopatientin auch einschränken müssen, auch mehr als die meisten. Nicht, weil mir das irgendjemand gesagt hat, sondern weil mir bewusst war, was ich verlieren könnte, wenn ich mich angesteckt hätte. Ich hatte überhaupt nicht die Chance, mich von den staatlichen Regelungen eingeschränkt zu fühlen, weil ich mich schützen musste. Umso schwerer fiel es mir, in Debatten hören zu müssen, dass es unfair wäre, sich nur für Alte und Kranke solidarisieren zu müssen. Es sterben sowieso immer Menschen und die Alten leben sowieso nicht mehr lang. Und naja, warum bleiben die Risikopatienten nicht einfach alle zu Hause? Das sind zum Glück nur Argumente, die sehr selten auftreten. Allerdings reicht es, sie ein-, zweimal zu hören, um den eigenen Wert in der Gesellschaft in Frage zu stellen. Zum einen bin ich nicht alt. Zum Beginn der Pandemie war ich noch 18 und hatte noch mein ganzes Leben voller Erfahrungen und Erlebnisse vor mir. Zum anderen war ich der Meinung, dass ich der Gesellschaft trotz meiner Einschränkungen etwas an Kreativität und Leistung zu bieten hatte. Dann mit anzuhören, dass es einige Menschen wohl nicht wert sind, dass es einigen Menschen wohl nicht wert ist, sich etwas einzuschränken, damit ich meine körperliche Unversehrtheit bewahren konnte, hat mich sehr getroffen. Ich bin tatsächlich auch das erste Jahr daheim geblieben, wie es manchmal gefordert wurde. Aber leider reichte das einfach nicht. Es ist nicht möglich, komplett ohne Kontakt zu anderen Menschen zu leben. Irgendwie muss man sich ja auch noch etwas zu essen holen. Und sobald man bereits das Risiko hat, einkaufen zu müssen oder mit Menschen in Kontakt zu kommen, die für einen einkaufen, setzt man sich einem Risiko aus. Das bedeutet, HochrisikopatientInnen können noch so sehr versuchen, sich zu schützen und sind am Ende doch auf die Solidarität der anderen angewiesen. Das ist eine Tatsache, die oft übersehen wurde. Überrascht hat mich, wie sehr ich mich für meine vorsichtige Lebensweise rechtfertigen musste. Egal ob von Mitbewohnis, FreundInnen, Familie oder auch Menschen, die mir überhaupt nicht nahe standen, musste ich ständig erklären, warum ich mich jetzt nicht treffen kann, warum mir regelmäßiges Testen, Kontaktbeschränkungen wichtig waren. Obwohl ich es eigentlich für sehr selbstverständlich hielt, warum ich mehr aufpassen musste als andere, wurde mir oft das Gefühl gegeben, dass ich überreagiere, dramatisch bin, übervorsichtig und damit eine große Last auf andere schiebe. Das Schlimme daran ist, dass ich das irgendwann auch geglaubt habe und mich schlecht dafür fühlte, überhaupt meine Bedenken zu teilen. Als chronisch kranke Person fühlt man sich per se schon wie eine Belastung für die Menschen um sich und wenn das dann noch rückgemeldet wird, ist das eigentlich nur noch eine Bestärkung. Mich hat es schockiert, dass oft die nötige Empathie gefehlt hat, auf mich einzugehen, mich ernst zu nehmen und mir wenigstens das Gefühl zu geben, dass meine Gesundheit und mein Wohlergehen ihnen wichtig ist. Besonders schlimm war für mich beispielsweise, als ich mitbekommen habe, dass ein Mitbewohner von mir sich hinter meinem Rücken über mich lustig gemacht hat und darüber, dass ich ja so Angst hätte zu sterben. Ich konnte es nicht fassen, dass er nicht verstanden hat, dass das für mich einfach eine Möglichkeit ist, mit der ich leben musste. Solche Begegnungen kann ich, auch wenn jetzt die Bedrohung nicht mehr groß ist, nicht vergessen und sie waren leider kein Einzelfall. In dem gesamten Diskurs blieb ich mit den Fragen zurück, was mein Leben und meine Unversehrtheit der Gesellschaft überhaupt bedeutet, ob meine Leistungen denn überhaupt etwas wert sind. Meine Sorgen um meine Lebensrealität wurde oft als schlichte Angst vor einem Virus abgetan, das ja gar nicht so gefährlich sein soll. Ich denke aber, ich habe die gleichen Chancen verdient, wie andere in meinem Alter, mein Leben so zu führen, wie ich das möchte, ohne Sorgen einkaufen zu gehen und zu studieren. Und ohne die Solidarität der anderen wäre das für mich im letzten Jahr einfach nicht möglich gewesen. Die Gegenüberstellung von Freiheit und Sicherheit in der Debatte fand ich auch kritisch. Für die Freiheit aller zu appellieren und dabei durchgängig chronisch Kranke zu vergessen, ist meiner Meinung nach sehr schwierig. Für manche von uns bedeutet Sicherheit gerade Freiheit. Wenn ich nicht sicher vor einem Virus bin, kann ich nicht frei leben. Klar haben verschiedene Leute einen unterschiedlichen Freiheitsbegriff, aber bitte tut dann nicht so, als würdet ihr für die Freiheit aller kämpfen. Denn diese Freiheit steht lediglich den Nicht-Benachteiligten dieser Situation zu. All das zeigt eigentlich nur, dass die Menschen, die von der Pandemie am meisten betroffen waren, in diesen Konversationen nicht richtig wahrgenommen und ihre Rechte und Wünsche zu wenig beachtet wurden. Was den Diskurs verbessert hätte, wäre, sich direkt mit RisikopatientInnen auszutauschen. Dass es Menschen gibt, die Ärzte mehr oder auch weniger vertrauen, ist nicht überraschend, aber warum fragt man dann nicht die Betroffenen? Was wünscht ihr euch, womit fühlt ihr euch sicher? Diese Frage habe ich viel zu selten gehört. Ich denke, das hätte beiden Seiten geholfen, sich gesehen zu fühlen und auch ein realistisches Bild geschaffen, wie es ist, von dieser Gefahr betroffen zu sein. Wenn ich ehrlich bin, konnte ich auch viele Sorgen von Menschen nicht nachvollziehen, die sich kritisch zu den Maßnahmen geäußert haben, da ich die unangenehmen Einschränkungen seit Kindesalter immer wieder in Extremform miterleben musste. Wenn man einmal 4 Monate komplett isoliert war, ist es schwieriger nachzuvollziehen, warum es Menschen so unangenehm ist, sich etwas weniger mit Freunden zu treffen. Und wenn man seit Jahren kurzatmig wird, wenn man sich länger bewegt, kann man auch nicht ganz verstehen, was an ein bisschen Maske tragen so dramatisch ist. Dabei sind all diese Sachen natürlich zu hinterfragen und alle Bedürfnisse ernst zu nehmen. Aber ich merke, dass es mir sehr geholfen hätte, mich in diesem Sinne auszutauschen und wenigstens zu versuchen, diese Bedürfnisse zu verstehen. Leider wurde die Diskussion aber immer direkt so hitzig und vorwurfsvoll den Maßnahmen gegenüber, dass ich mich gar nicht auf die andere Position einlassen konnte. Zum Schluss möchte ich auch noch einen Blick auf die momentane Situation werfen. Es hat sich alles sehr entspannt und ich bin selbst beruhigt, weil ich nun weiß, dass das Virus für mich nur eine milde Gefahr birgt. Allerdings denke ich an all die Menschen, die noch schlimmere Vorerkrankungen haben als ich und immer noch in Sorge leben müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn sich die Welt weiterdreht und man am laufenden Bande hört, dass die Pandemie jetzt ja vorbei ist und man immer noch mit dem Gedanken leben muss, dass man nur einmal nicht vorsichtig genug sein muss, um in Lebensgefahr zu schweben. Ich möchte daran appellieren, auf chronisch Kranke zu hören und ihre Sorgen ernst zu nehmen. Wir haben das gleiche Recht, in dieser Gesellschaft zu leben und unsere Wünsche und Hoffnungen zu verwirklichen wie gesunde Menschen auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an die beiden, die den Text geschrieben haben und geschickt haben, und vielen Dank, Leonie, fürs Vorlesen.